Hallo und herzlich willkommen zum Aufgeräumt-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht soll ich auch immer noch sagen, nach langer Pause gibt es endlich wieder eine Episode. Bei mir am Bodensee regnet es, die Kinder sind bei Oma und Opa und ich habe endlich wieder Zeit, eine Podcast-Episode zu machen. Heute zum Thema Dankbarkeit. Danke Oma und Opa, dass ihr heute die Kinder nehmt. Ordentlichkeit durch Dankbarkeit? Ja, geht das? Ich meine schon. Man kann glücklicher werden durch Dankbarkeit, aber man kann auch ein bisschen ordentlicher werden dadurch. Ich kenne drei Techniken zum Thema Dankbarkeit und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Nummer 1 ist das klassische Dankbarkeitstagebuch. Jeden Abend setze ich mich hin und schreibe in mein Tagebuch rein, wofür ich dankbar bin. Habe ich gemacht, hat mich auch ein, zwei Tage glücklich gemacht und dann wurde es irgendwie langweilig zur Routine, nichts Neues und ich wurde dadurch auch nicht glücklicher und erst recht nicht ordentlicher. Darum habe ich hier noch zwei weitere Dankbarkeitstechniken, mit denen du vielleicht wie ich etwas ordentlicher wirst. Die erste Technik heißt, dankbar für das sein, was schon ordentlich ist. Such dir eine Ecke, vielleicht sogar einen ganzen Raum in deiner Wohnung aus und genieße diesen ordentlichen Zustand so bewusst wie möglich und so oft wie möglich. Das könnte dazu führen, dass du auch in den Resträumen lieber Ordnung hältst und in diesem Raum, wo du schon ordentlich bist, wirst du noch mehr darauf achten, wirklich ordentlich zu sein. Bei mir war das Bad. Mein Badezimmer ist dauerhaft ordentlich, weil ich regelmäßig über die Flächen putze, nach dem Zähneputzen nämlich immer. Und weil ich da irgendwie nicht viele Dinge habe und die Dinge, die ich habe, die haben alle ihren Platz und werden daran da zurückgeräumt. Und darum ist es mein ordentlicher Raum und jeden Tag beim Zähneputzen genieße ich diesen Raum, denk, wow, Annette, das hast du aber gut hinbekommen. Klasse, ordentlich, sehr gut. Und das motiviert mich dann auch, den Rest der Wohnung ordentlich zu halten. Die zweite Technik, die bei mir wirklich viel bringt, also insgesamt jetzt die dritte Technik, ist dankbar sein für das, was kommen wird. Und zwar schreibe ich morgens schon auf, für was ich dankbar sein werde, tagsüber, und zwar so, als wenn es schon passiert wäre. Also ein Beispiel, danke, dass ich nach dem Zähneputzen das Bad geputzt habe. Danke, dass ich nach dem Frühstücken die Frühstückssachen aufgeräumt habe, obwohl ich ja noch nicht Zähne geputzt oder gefrühstückt habe. Also all das kommt noch. Und so schreibe ich Tag für Tag auf, für was ich dankbar bin. Schau am Abend nach, was sich erfüllt hat und Überraschung, Überraschung, das meiste hat sich dann tatsächlich erfüllt. Also ich war tatsächlich da ordentlich, wo ich mich morgens schon für bedankt habe. Wie sieht's bei dir aus? Möchtest du das auch mal ausprobieren? Dann hol dir ein Dokument, ein Blog, ein Buch oder einfach nur einen Zettel und schreib dir auf, für was du heute dankbar bist, was du erledigen wirst, was du ordentlich aufräumen wirst, wo du einfach Ordnung leben wirst. Da ich das seit letzten Mittwoch mache, habe ich schon ein paar Gedanken aufgeschrieben und werde dir diese jetzt im Anschluss vorlesen. Zumindest ein Auszug davon. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß, falls du es ausprobieren möchtest. Und jetzt sage ich Augen zu und Ohren auf. Hier kommt mein Ordnungsdankbarkeitstagebuch. Mittwoch, der 18.09.2019. Danke, dass ich nach dem gemeinsamen Sommerrollenessen mit Tina alle Sachen in die Küche wieder aufräume, sobald Joe nachmittags schläft. Danke, dass ich 5 Minuten aufräume, sobald ich mit den Kindern heimgekommen bin. Danke, dass Pia und ich es schaffen, 5 bis 10 Minuten ihr Zimmer aufzuräumen. Danke, dass Pia so toll mithilft, weil ich ihr eine kleine, klare Aufgabe gebe. Danke, dass ich heute Abend die Zeit gefunden habe, die Wäsche zusammenzulegen. Donnerstag, 19.09.2019. Danke, dass es mir gesundheitlich gut geht, so dass ich mit Leichtigkeit aufgeräumt habe. Danke, dass ich die Garage weiter aufgeräumt habe und die Babyschale von Stocke bei Kleinanzeigen angeboten habe. Die ist übrigens jetzt verkauft. Danke, dass ich zuverlässig morgens meine 3 Minuten das Schlafzimmer aufgeräumt habe und das Schlafzimmer dadurch so toll aussieht. Freitag. Danke, dass ich abends Zeit für die Küche hatte und sie mal wieder so richtig ordentlich bekommen habe. Danke, dass das Kinderzimmer durch die tägliche kurze Aufräumroutine ordentlich ist. Toll, dass ich nach dem Ankleiden von Pia die Kleidungsstücke gleich aufgeräumt habe. Danke, dass Pia und Flo das auch machen. Danke, dass wir die Lodge winterfest gemacht haben und so auch dort Ordnung herrscht. Danke, dass ich mich endlich von den Blumentöpfen in der Garage verabschieden konnte. Toll, dass der Keller endlich frei von schimmelbaren Dingern ist. Und danke, danke, danke, dass ich mich von den vielen Kartons im Keller verabschieden konnte. Samstag. Danke, dass ich auf dem Flohmarkt nur das gekauft habe, was wir wirklich brauchen. Danke, dass wir so viele Sachen losgeworden sind. Danke, dass ich den rosa Schneeanzug verkauft habe. Sonntag, 22.09. Toll, dass nach dem Wickeln alle Utensilien sofort aufgeräumt sind und alles wieder an seinem Platz ist. Danke, dass ich die Zeit gefunden habe, im Dachboden zu sortieren und Ordnung zu machen. Ich freue mich, dass ich heute Zeit für den Keller hatte. Schön, dass ich 3 Sachen im Internet angeboten habe. Super, dass die Leute mit Freude und Begeisterung meine Klamottenpakete kaufen. Danke, dass ich heute Abend vor dem Abendessen noch strukturiert Zimmer für Zimmer mit Timer aufgeräumt habe. Montag, 23.09.2019. Danke für meine Organisation. Ich habe alles Wichtige zu meinen Eltern mitgenommen. Danke für das aufgeräumte und gesaugte Auto. Danke für diese Ruhe daheim, dass ich ganz in Ruhe meine nächsten Ordnungsschritte planen kann, dass ich dann Zimmer für Zimmer mit Timer schnell und effektiv aufräumen kann, dass ich dann im Anschluss saugen kann, ohne dass ein Kind brüllt, dass ich sogar Musik laut mit Kopfhörern dazu hören kann. Danke, dass ich jeden Tag meine Ordnungsroutinen schaffe. Danke für einen übersichtlichen Kühlschrank. Danke, dass ich so schnell unsere Urlaubstaschen packe. Danke, dass ich heute den Ordnungspodcast Dankbarkeit geschafft habe. Danke, dass alles aufgeräumt ist.